jagend und sammelnd, hochmobil, in kleinen, egalitären Gruppen. Die aus dieser ursprünglichen Lebensweise resultierenden psychologischen Anpassungen haben sich tief in unser aller Wesen eingeschrieben. Ohne die Kenntnis dieses Daseins können wir uns selbst nicht verstehen. Zweitens. Der Umstand, dass es der schriftlosen Vorgeschichte an Quellen mangelt, um das Denken der Menschen zu verstehen und ihren Glauben zu rekonstruieren, verleiht dem Doppelgrab enorme Relevanz. Allein das Ensemble der Beigaben, die von der tiefen Verehrung der Verstorbenen zeugen, erweist sich als inspirierendes Rätselbild, dessen Entschlüsselung gewährt uns Einsichten in die Anfänge von Religion, Spiritualität und die Wurzeln des Menschseins, die sonst kaum oder gar nicht zu gewinnen sind. Drittens. Der Fall der Schamanin führt uns vor Augen, warum heute so viele Menschen über Resonanz- und Transzendenzverlust klagen und unter der Absurdität des Alltags leiden. Wie schrieb der Philosoph Albert Camus in »Der Mythos des Sisyphos«? Das Absurde des modernen Lebens entsteht aus der Gegenüberstellung des Menschen, der fragt, und der Welt, die vernunftwidrig schweigt. Wir begeben uns in eine Zeit, in der die Welt den Menschen noch viel zu sagen hatte und niemand verzweifelt nach dem Sinn des Lebens suchte. Viertens liefert das Grab Einblicke in das einstige Verhältnis der Geschlechter. Die Bestattung zeigt, das bedeutendste bisher bekannte Begräbnis dieses Zeitalters in Mitteleuropa gehört einer Frau. Und das ist kein Einzelfall. Noch ist das Patriarchat nicht erfunden. Wir werden aber auch einige der Ursachen identifizieren, die das uralte Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen ins Wanken brachten. Schließlich fünftens ermöglicht die Schamanin uns, in eine Welt zu reisen, die völlig anders geartet ist als die unsere. Sie konfrontiert uns mit Fragen, die sich heute angesichts der immer offensichtlicheren Grenzen eines technokratischen, auf Ausbeutung der Natur gegründeten Weltverständnisses mit großer Vehemenz stellen. Wir werden Pfaden folgen, die verlockend erscheinen, geht es darum, doch noch einen Ausweg aus der Bredouille zu finden, in die wir uns selbst und die anderen Lebewesen auf diesem Planeten gebracht haben.